Das Thema wurde genannt. Ich wurde gebeten, das recht einführend und grundsätzlich anzulegen. Und das heißt, ich werde versuchen, in einem quasi ersten Schritt nochmal eine Art Charakterisierung des iranischen Regimes abzugeben, damit wir ungefähr wissen, worüber wir eigentlich reden. Und ich werde bei diesem Versuch einer kurzen Charakterisierung dieses Regimes, was seit 1979 im Iran an der Macht ist, dann in einzelnen Punkten schon versuchen, auf diese Fragestellung einzugehen, im Titel des heutigen Vortrags, alles neu mit Rouhani. Werde also schon an einzelnen Punkten versuchen, deutlich zu machen, warum ich die These vertrete, dass natürlich so gut wie gar nichts neu ist mit diesem neuen Präsidenten im Iran, Hassan Rouhani. Ich werde also Einsprüche gegen die Verharmlosung von Rouhani und dem iranischen Regime, die wir seit einiger Zeit gerade in den deutschsprachigen Medien erleben, formulieren. Ich werde versuchen, deutlich zu machen, warum meiner Meinung nach Hassan Rouhani eben kein Moderater ist, kein womöglich Liberaler, kein, wie es die Taz formuliert hat, bärtiger Hoffnungsträger mit Herz, sondern warum er meiner Meinung nach das freundliche Gesicht des Terrors ist. Ich werde dann, wenn das zeitmäßig ungefähr hinkommt, ich werde versuchen, eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde zu reden, versuchen, ein paar Worte zu den aktuellen Verhandlungen über das iranische Atomprogramm zu sagen, beziehungsweise über die Grundlage dieser Verhandlungen, die in dem Übergangsabkommen festgelegt wurden, das Ende letzten Jahres in Genf geschlossen wurde. Ein Abkommen, das ich für ausgesprochen schlecht, für fatal, für in seinen Konsequenzen womöglich sogar katastrophal halte. Wir versuchen, das ein wenig zu begründen, um abschließend zu der beliebten Frage zu kommen, was tun? Und werde bei diesem Was tun natürlich auch ein wenig Werbung für das schon genannte Bündnis machen, Stop the Bomb, das ich 2007 in Österreich mitgegründet habe. Sie finden hier auch so vierseitige farbige Werbeflyer dafür, die sich gerne kostenlos mitnehmen können. Dieses Bündnis, um das vorwegzunehmen, fordert seit Ende 2007 in Österreich, seit 2008 auch in Deutschland und mittlerweile in einer Reihe von europäischen Ländern ein komplettes Umdenken in der europäischen, in der deutschen, in der österreichischen Iran-Politik. Wir fordern scharfe und konsequente Sanktionen gegen das Regime, einen Abbruch der Dialogpolitik und stattdessen Gespräche mit der iranischen Opposition im Iran und im Exil. Wir setzen uns also für Maßnahmen ein, die es letzten Endes dem Regime verunmöglichen sollen, unmittelbar sein Atomwaffenprogramm, sein Raketenprogramm, was damit im unmittelbaren Zusammenhang steht, fortzuführen. Und letzten Endes, um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, treten wir selbstverständlich dafür ein, dass dieses Regime gestürzt wird. Also dass es dorthin verschwindet, wo es eigentlich schon seit 34 Jahren, seit 1935 Jahren mittlerweile, seit 1979 hingehört, nämlich in den Orkus der Weltgeschichte. Denn letzten Endes, um quasi die Schlussrunde gleich mal anzudeuten mit dem Was tun und was die eigentliche Lösung wäre, letzten Endes und langfristig werden alle Gefahren, die von diesem Regime ausgehen, keineswegs nur in Bezug auf das Atomprogramm, sondern auch in Bezug auf alle möglichen anderen Punkte, nur verschwinden, wenn dieses Regime verschwindet. Und dass das nicht der Fall ist, auch zu dem Punkt werde ich da noch ein bisschen ausführlicher etwas sagen, dass das bisher nicht der Fall ist, hat maßgeblich etwas mit diesem Land hier zu tun, nämlich mit der Bundesrepublik Deutschland. Denn die Bundesrepublik Deutschland ist seit 1979 einer der wichtigsten Unterstützer dieses Regimes, sowohl auf politischer Ebene, aber insbesondere auf ökonomischer Ebene. Die Bundesrepublik Deutschland ist bis zum heutigen Tage der mit Abstand wichtigste westliche Handelspartner dieses iranischen Regimes. Und es ist genau dieser Handel, der es dem Regime ermöglicht, erstens an der Macht zu bleiben und zweitens seine Projekte, sowohl das Atomprogramm als auch die grauenhafte Drangsalierung der iranischen Bevölkerung, fortzusetzen. Das ist in etwa das Programm. Sie merken, das ist sehr umfangreich. Das sind also sehr viele Punkte, die ich versuchen werde anzusprechen. Und dementsprechend sage ich das gleich vorweg. Ich werde vieles nicht ansprechen können. Aber zum einen gibt es ja dann nachher, wie immer, die Möglichkeit für Nachfragen und gerne auch für Diskussion. Ich weiß, dass das ein sehr kontroverselles Thema ist. Sie können also gerne Einwände gegen meine Argumente formulieren und ich werde Sie dann natürlich versuchen zu überzeugen. Und auch in dieser Diskussion werden natürlich nicht alle Fragen beantwortet werden, alle Punkte angesprochen werden, aber dafür gibt es ja die bereits erwähnten Bücher, die Sie gerne im Anschluss käuflich erwerben können. Das sind zwei Sammelbände, die sich unmittelbar mit dem Iran beschäftigen. Die gibt es nicht nur zu erwerben, die gibt es auch deutlich vergünstigt zu erwerben heute. Also machen Sie davon Gebrauch. Und vieles von dem, was ich zu der Frage unmittelbar alles neu mit Rouhani ausführe, findet sich in einem Beitrag in dieser auch ansonsten sehr empfehlenswerten Halbjahreszeitschrift Sans Phrase, die es auch verbilligt zu erwerben gibt. Da gibt es in der aktuellen Nummer einen langen Beitrag von mir zur Frage der aktuellen Einschätzung vom iranischen Regime und von Rouhani. So viel vorweg. Das iranische Regime, wie gesagt, das ist so, wie es heute existiert, 1979 an die Macht gekommen. 1979 findet im Iran eine große Revolution statt, mit unterstützt von großen Teilen der Bevölkerung, nicht nur von Islamisten, sondern auch von vielen, vor allem linken, linksradikalen mit unterstützt, die damals im Iran sehr stark waren. Sie stürzen die Modernisierungsdiktatur, die westlich orientierte Modernisierungsdiktatur des Schahs, und ersetzen diese Diktatur durch eine noch viel grausamere und brutalere Diktatur, nämlich durch ein radikal-islamistisches Regime. Also innerhalb kürzester Zeit setzen sich innerhalb dieser Revolution die radikal-islamistischen Kräfte durch, schalten sämtliche Linken aus, treiben sie entweder ins Exil oder bringen sie zu Tausenden um. Und seitdem existiert dort die Islamische Republik Iran, wie sie sich selber nennt, die natürlich so gut wie nichts Republikanisches an sich hat. Also das ist quasi eine Propagandabezeichnung, dass man von Islamischer Republik Iran spricht. Das ist eine Form von radikal-islamistischer Theokratie, die dort installiert wird, die es so bis dahin und auch danach in keinem anderen Land der Welt gegeben hat. Das ist natürlich nicht irgendwie der Islam oder so, der dort nun an der Macht ist. Und dieses Regime repräsentiert nicht die Moslems dieser Welt, ganz im Gegenteil. Sehr viele Moslems auf dieser Welt hassen dieses Regime, bekämpfen es auch. Sondern es ist eine spezifische Ausprägung eines radikalen, schiitischen Islamismus, der dort an die Macht gekommen ist, der eine wirklich neue Form von politischer Theologie in Kraft gesetzt hat, die selbst unter schiitischen Geistlichen sehr umstritten ist und abgelehnt wird von vielen Ayatollahs zum Beispiel im Irak, die sagen, das darf man gar nicht so machen. Eine dieser Besonderheiten oder wahrscheinlich sogar die zentrale Besonderheit dieses neuen politischen Systems ist, dass es ein großes Institutionengeflecht gibt, ja, was sich gegenseitig so ein bisschen kontrolliert. Da gibt es den Wächterrat und es gibt den Schlichtungsrat und es gibt den Rat zur Erkennung der Systeminteressen und noch vieles andere mehr. Und da gibt es so ein Pseudoparlament und es gibt auch einen Präsident, der in so Pseudowahlen gewählt wird, nachdem aber erstmal 400 Kandidaten überhaupt ausgeschlossen wurden von den Wahlen. Und über all dem thront der oberste geistliche Führer. Und das ist wichtig, sich auch für die aktuelle Einschätzung immer wieder in Erinnerung zu rufen. Im Iran ist nicht der Präsident der eigentlich mächtige und wichtige Mann. Es ist nicht der Präsident, der den Oberbefehl über die Streitkräfte hat, der die Leitlinien der Außenpolitik festlegt, sondern es ist der oberste geistliche Führer. Das war von 1979 bis zu seinem Tod Ende der 80er Jahre Ayatollah Khomeini, also der die Revolution angeführt hat. Und seit dessen Tod bis zum heutigen Tag ist es sein Nachfolger Ali Khamenei. Wenn man wissen will, was das iranische Regime denkt, macht, in Zukunft vermutlich machen wird, muss man sich anhören, was Ali Khamenei sagt und nicht irgendjemand anders im Iran. Wie gesagt, das ist für die aktuelle Situation wichtig, denn es ist ein großer Fehler der westlichen Medien oder deutschsprachigen Presse, dass man irgendwie auf den Präsidenten und auch auf den Außenminister, der auch so ein friendly face of terror ist, ja, also die lächeln halt beide die ganze Zeit, während sie diese islamistische Ideologie in der Welt versuchen zu verkaufen. Es ist aber gar nicht so entscheidend, was die von sich geben, sondern das eigentlich Entscheidende ist, was Ali Khamenei sagt, was sich auf seiner Website findet, was er publiziert. Ich werde da mehrfach drauf noch zu sprechen kommen. Von der ideologischen Ausrichtung und der Praxis in der Politik bedeutet diese Revolution von 79, dass im Iran die Scharia eingeführt wird, also ein radikal-islamistisches Rechtssystem. Das bedeutet, dass Frauen systematisch diskriminiert werden. Das bedeutet, dass die Zwangsverschleierung eingeführt wurde, wogegen es 1979 großartige Massendemonstrationen in Teheran gegeben hat. Anfänglich musste Khomeini das nochmal zurücknehmen, weil der Widerstand der Frauen viel zu stark war. Aber letzten Endes wurde das mit brutalster Gewalt durchgesetzt. Frauen, die ohne Verschleierung rumgelaufen sind, wurde Salzsäure ins Gesicht geschüttet und so weiter und so fort. Das bedeutet, dass Frauen rechtlich nicht gleich viel wert sind und so weiter. Ja, also da geht es nicht um Diskussionen, wie man sie aus Europa kennt, mit ungleichem Lohn für gleiche Arbeit und so etwas, sondern es geht um eine brutale, systematische Diskriminierung und um eine grauenhafte Bestrafung von Frauen, die sich diesem islamistischen Tugendterror nicht unterordnen wollen. Scharia bedeutet, dass auf Homosexualität schlicht und einfach die Todesstrafe steht. Und auch das ist kein totes Recht oder so etwas im Iran, sondern das wird angewendet nach Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen, von iranischen im Westen angesiedelten Menschenrechtsorganisationen, wurden mehrere tausend Menschen in den letzten 35 Jahren im Iran allein aufgrund des Vorwurfs der Homosexualität hingerichtet. Vielleicht kennen einige von Ihnen die Bilder aus den letzten Jahren, wo ein 16-jähriger und ein 17-jähriger Junge öffentlich an Baukränen aufgehängt wurden, allein aufgrund des Vorwurfs, homosexuelle Handlungen vollzogen zu haben. Und das sind nicht irgendwelche Baukräne, das sind Baukräne, die aus der Bundesrepublik Deutschland in den Iran geliefert werden. Die haben ja dann immer schön den Firmennamen dort auch noch drauf prangen. Ich habe schon erwähnt, dass die Linke mehr oder weniger ausgeschaltet wurde im Iran. Das impliziert auch, dass Gewerkschaften im Iran bis heute verboten sind. Dieses Regime hat von Anfang an und tut es bis heute einen globalen Herrschaftsanspruch formuliert. Das ist festgelegt in der iranischen Verfassung und es wird in allen wichtigen programmatischen Reden des obersten geistlichen Führers auch immer wieder betont. Diese Konzeption von Politik und Religion, die dort im Iran 79 durchgesetzt wurde, ist kein Konzept, was diese Leute nur für den Iran durchsetzen wollen, sondern perspektivisch auf der gesamten Welt. Die sind sich über ihre eigenen verhältnismäßig geringen Machtmittel im Augenblick natürlich bewusst. Deswegen wissen sie auch, dass sie nicht irgendwie morgen in Europa oder in den USA sagen können, so hier ist die Islamische Republik Europa. Aber es ist der Anspruch, dass das so eines Tages kommen soll. Und auch das ist keine reine Rhetorik, sondern es gehört ebenfalls zum Wesen dieses Regimes, zur Charakteristik dieses Regimes, dass dieses Regime sofort nach 79 begonnen hat, einen Revolutionsexport zu betreiben. Das hat geheißen, man hat versucht, zunächst in der eigenen Region, vor allem auf der arabischen Halbinsel und im Nahen Osten, überall Umstürze durchzuführen, ganz im Sinne der Islamischen Revolution im Iran. Das ist in den meisten Fällen gescheitert. Also die sunnitischen islamischen Diktaturen haben dem einfach mit sehr scharfer Repression begegnet. Am erfolgreichsten war das, und das hat natürlich bis in die jetzige Zeit unmittelbare Auswirkungen, im Libanon. Die Hisbollah im Libanon ist eine schiitisch-dschihadistische Miliz, die inhaltlich natürlich genau die gleichen Ziele verfolgt wie das iranische Regime. Und es ist schlicht und einfach eine Gründung des iranischen Regimes. Die Hisbollah im Libanon wurde vom Iran aufgebaut, finanziert, wird bis heute mit Waffen vom Iran beliefert. Und Sie wissen wahrscheinlich, aktuell kämpft die Hisbollah Seite an Seite mit iranischen Revolutionsgardisten, mit iranischen Revolutionswächtern in Syrien. Und Assad, einer der letzten wichtigen Verbündeten des iranischen Regimes, wäre überhaupt nicht mehr an der Macht, wenn er nicht durch Hisbollah-Einheiten, die wie gesagt vom Iran aus letzten Endes gelenkt werden, massive Unterstützung erhalten würde. Aber nicht nur im Nahen Osten hat dieses Regime seinen globalen Herrschaftsanspruch zum Ausdruck gebracht und deutlich gemacht, sondern auf der ganzen Welt, auch in Europa. Das hat sich zum Beispiel darin ausgedrückt, dass das iranische Regime eben nicht nur im eigenen Land in den letzten Jahren Zehntausende Oppositionelle ermordet hat, zu Tode gefoltert hat, sondern dass sie auch Mordanschläge auf Oppositionelle in europäischen Ländern durchgeführt haben und in Anführungszeichen erfolgreiche. Also die haben gerade Anfang der 90er Jahre, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre zahlreiche iranische Oppositionelle in Europa erschossen. Auch in der Bundesrepublik Deutschland, der bekannteste Fall, das Mykonos-Attentat Anfang der 90er Jahre in Berlin. Dort wurde Herr Sharaf Khandi, das war der Vorsitzende der Demokratischen Partei Kurdistan-Iran, einer sozialdemokratischen Oppositionsgruppe, mit seinen Anhängern schlicht und einfach über den Haufen geschossen von einem Mordkommando der Islamischen Republik, nachdem sein Vorgänger, Herr Gassemblou, 1989 in Wien einem Mordanschlag zum Opfer gefallen ist. Dieses Mykonos-Attentat ist deswegen interessant, weil der deutsche Staat damals die Attentäter eigentlich ausreisen lassen wollte, um bloß nicht die guten Beziehungen zur Islamischen Republik zu gefährden. Ich sage selten positive Dinge über die deutsche Justiz, in dem Fall muss man das aber. Es gab nämlich einen sehr engagierten Staatsanwalt, der das Ermittlungsverfahren geführt hat und dieses Mykonos-Urteil, also den Prozess, den es dann gab, das liest sich wie eine politische Aufklärungsschrift, ja, wo sehr präzise und detailgetreu der Charakter des iranischen Regimes dargestellt wird und wo minutiös nachgewiesen wird, dass das nicht irgendwelche Spinner aus dem Iran waren, sondern dass das auf Befehl der iranischen Staatsführung passiert ist, diese Mordanschläge auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland. Was kurzzeitig dann auch natürlich gewisse Verstimmungen auf politischer Ebene nach sich gezogen hat, aber wie gesagt leider nur kurzzeitig. Solche Mordanschläge haben Anfang der 90er, Ende der 80er Jahre in fast allen europäischen großen Städten stattgefunden, in Paris, in Genf, wie gesagt in Berlin und in Wien. Aber nicht nur in Europa hat dieses Regime Leute verfolgt und nicht nur in Europa gab es diese Anschläge und diese Anschläge haben sich auch keineswegs nur gegen iranische Oppositionelle gerichtet. Eines der blutigsten Massaker, das das iranische Regime mit Unterstützung der Hezbollah angerichtet hat, fand in Argentinien statt, in Buenos Aires 1994. Das hat sich nicht gegen iranische Oppositionelle gerichtet, sondern, und damit kommen wir zu einem weiteren Charakteristikum dieses Regimes, das ist ein Antisemitenregime. Dieser Anschlag hat sich gegen das jüdische Gemeindezentrum, das jüdische Kulturzentrum in Buenos Aires gerichtet, AMIA. Bei diesem Anschlag sind 85 Menschen ermordet worden und mehrere hundert schwer verletzt worden. Das ist außerhalb Israels nach 1945 der opferreichste antisemitische Anschlag gewesen, den es bis dahin gegeben hat. Dieser Anschlag ist auch für die Einschätzung der heutigen Situation wichtig. Wenn ich nämlich formuliert habe, dass Hassan Rouhani eben kein Hoffnungsträger und schon gar kein bärtiger Hoffnungsträger mit Herz ist, sondern das freundliche Gesicht des Terrors. Solche Anschläge, also sowohl diese Mordanschläge auf Oppositionelle, als auch dieses antisemitische Massaker an 85 Menschen, werden im Iran vom obersten Nationalen Sicherheitsrat abgesegnet, beschlossen. In dieser oberste Nationale Sicherheitsrat hat einen Sekretär, also eine Art Vorsitzenden, der zugleich aber der Vertraute des obersten geistlichen Führers in diesem Gremium ist. Und der Sekretär, der Vertraute des obersten geistlichen Führers in diesem obersten Nationalen Sicherheitsrat, wo solche Mordanschläge und solche antisemitischen Massaker beschlossen wurden und befohlen wurden, der hieß Anfang der 90er Jahre Hassan Rouhani. Dieser Mann ist also nicht irgendwie plötzlich letztes Jahr aufgetaucht und dann Präsident im Iran geworden, sondern der ist seit Beginn der Revolution, seit 79, ein integraler Bestandteil dieses Regimes. Er trägt seit damals alle Entscheidungen mit, die von diesem Regime getroffen wurden und er war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre unmittelbar verantwortlich, genau für die Befehle von Dingen, wie ich sie gerade eben geschildert habe. Ich habe gerade schon erwähnt, es ist ein Antisemitenregime. Das drückt sich nicht nur in diesen Anschlägen auf jüdische Gemeindezentren aus, sondern ein weiterer wichtiger Punkt, Holocaustleugnung. Das ist etwas gewesen, was in der Amtszeit von Mahmoud Ahmadinejad ein bisschen mehr in der Weltöffentlichkeit wahrgenommen wurde, weil der das besonders aggressiv vorangetrieben hat. In der Amtszeit von Mahmoud Ahmadinejad wurde in Teheran eine Konferenz von den internationalen Holocaustleugnern organisiert, und zwar nicht von irgendwelchen Leuten, sondern vom iranischen Außenministerium wurde diese Konferenz organisiert. Da wurde das Who is Who der Holocaustleugner eingeladen, aus den USA Leute vom Ku Klux Klan, aus Deutschland Leute aus dem Umfeld von der NPD, natürlich haufenweise Österreicher, aus Australien waren Leute dort. Das war wirklich ein, und aus arabischen Ländern sind Holocaustleugner angereist. Das war eine vom, und das ist eine Einmaligkeit, das haben sie in keinem anderen arabischen Land zum Beispiel. Und das sind Länder, wo es natürlich Holocaustleugner gibt, aber kein Außenministerium eines arabischen Landes hat bis jemals eine Konferenz zur Leugnung des Holocausts organisiert. Das hat nur das iranische Regime gemacht. Es wäre nun aber falsch, vollkommen falsch, auch da wieder zu glauben, das sei nur Mahmoud Ahmadinejad gewesen und jetzt sei das Problem also beseitigt. Ganz im Gegenteil. Erstens haben auch die Vorgänger von Ahmadinejad sich durch diese Holocaust-Leugnung bereits einen Namen gemacht. Hashemi Rafsanjani beispielsweise, der Anfang der 90er Jahre, 8 Jahre Präsident im Iran war, der hat seine eigenen Forschungen über den Holocaust betrieben und hat dann zum Besten gegeben, dass Hitler höchstens 20.000 Juden ermordet hat. Mohammed Khatami, der in fast noch stärkerem Ausmaß als jetzt Rouhani im Westen als ein liberaler Hoffnungsträger verharmlost wurde, der also nach Rafsanjani und vor Ahmadinejad Präsident im Iran war, auch 8 Jahre, also der nicht nur als moderat, sondern wirklich als liberal bezeichnet wurde, das ist einer der vehementesten Verteidiger von Roger Garaudy gewesen. Roger Garaudy ist der wichtigste Holocaustleugner in Frankreich, der in Frankreich mehrfach verurteilt wurde, völlig zu Recht wegen Holocaustleugnung. Mohammed Khatami hat ihn in den Iran eingeladen, und hat ihm eine Audienz beim obersten geistlichen Führer besorgt, der ihn natürlich sehr gerne empfangen hat, denn auch Ali Khamenei ist seit Jahr und Tag ein Holocaustleugner. Und das ist, also da sehen Sie gleich, wie problematisch die westliche Berichterstattung im Augenblick darüber ist. In keiner einzigen maßgeblichen deutschsprachigen Zeitung, also weder in Deutschland noch in Österreich noch in der Schweiz, wurde darüber berichtet, dass Ali Khamenei, also der heute wichtige, starke Mann, der oberste geistliche Führer des Irans, erstens seit Jahren auf seiner englischsprachigen Website, Sie können das nachlesen, wenn Sie dann nach Hause gehen oder wenn Sie moderne Handys haben, auch sofort, seit Jahren auf seiner Website ein Statement stehen hat, wo er den Holocaust als einen Mythos bezeichnet. Ja? Und es ist auch in keiner einzigen maßgeblichen großen deutschsprachigen Zeitung oder Sendung oder so etwas berichtet worden, dass Ali Khamenei vor wenigen Wochen in einer Ansprache zum iranischen Neujahrsfest abermals die Realität, die historische Realität des Holocaust in Frage gestellt hat. Wir reden also über ein Regime, das bis zum heutigen Tag die Existenz des Holocaust in Abrede stellt oder in Zweifel zieht. Der nächste Punkt, Vernichtungsdrohung gegenüber Israel. Auch das ist nichts, was irgendwie eine Erfindung von Mahmoud Ahmadinejad gewesen wäre und was jetzt, nachdem Ahmadinejad weg ist, irgendwie vorbei wäre. Diese ganz offenen Vernichtungsdrohungen gegen Israel sind seit 1979 offizielle Politik der Islamischen Republik Iran. Das ist keine Erfindung von Ahmadinejad. Das ist nicht nur auf diese eine besonders rabiate Fraktion innerhalb des Regimes beschränkt, sondern alle Fraktionen dieses Regimes, ob das Radikalkleriker, konservative, gemäßigte, sogenannte Reformer, sogenannte Moderate sind, sie alle teilen die Politik, dass man sagt, man wird niemals einen jüdischen Staat Israel im Nahen Osten akzeptieren. Dieser Staat muss letzten Endes ausgerottet werden. Und auch da lohnt es sich wieder sehr, sich die Statements des obersten geistlichen Führers anzuschauen, die an Eindeutigkeit überhaupt nichts zu wünschen übrig lassen. Und da geht es nicht um irgendwelche Übersetzungsfehler, wie es in endloser Verharmlosung in deutschsprachigen Medien, zum Beispiel der Süddeutschen Zeitung, immer mal wieder zu lesen ist, ja, sondern Sie können diese Statements im Original auf Englisch auf den Webseiten der jeweiligen iranischen Institutionen nachlesen. Sie können auf die englischsprachige Website des obersten geistlichen Führers gehen und dort können Sie dann Dinge lesen, wie oder auf die Webseiten der iranischen Nachrichtenagenturen, also Fars News, Mehr News und eine Reihe von anderen, gibt es alles auf Englisch. Teilweise auch auf Deutsch, also IRIB ist ein deutschsprachiges Programm des iranischen Regimes. Und auf all diesen Seiten werden Sie vollkommen eindeutige Formulierungen finden. Um nur eine herauszugreifen vom obersten geistlichen Führer, der beschreibt Israel regelmäßig als ein Krebsgeschwür, das herausgeschnitten werden muss und herausgeschnitten werden wird. Der iranische Generalstabschef, ja, also der Oberbefehlshaber der iranischen Armee, hat erklärt, dass die Vernichtung Israels selbstverständlich weiterhin das Ziel der Islamischen Republik Iran ist und dass das demnächst auch umgesetzt werden wird. Und Sie finden endlose Zitate von solchen Leuten. Wenn Sie das nicht im Internet nachlesen wollen, können Sie das gerne mit den jeweiligen Quellenangaben auch in den sehr günstig zu erwerbenden Sammelbänden machen, die hier vor mir liegen. Diese Vernichtungsdrohung gegenüber Israel, die wie gesagt hier im Westen und auffälligerweise gerade im Nachfolgestaat des Nationalsozialismus, also in Deutschland, nach Strich und Faden verharmlost werden und ignoriert werden oder schöngeredet werden oder relativiert werden, bei denen könnte man jetzt sagen, naja, das ist jetzt für Israel aber eigentlich nicht sonderlich neu, weil seitdem Israel 48 gegründet wurde, ist es nicht nur mit massiven Vernichtungsdrohungen, sondern auch mit einer Reihe von Vernichtungsversuchen konfrontiert gewesen. Denken Sie an die Kriege, Yom Kippur-Krieg und so etwas. Und der Nahe Osten ist voll, oder die ganze Welt ist voll von Leuten, die Israel Tod und Verderben an den Hals wünschen. Damit kann Israel doch eigentlich ganz gut umgehen. Nein, weil diese Situation, die Konfrontation mit dem iranischen Regime, ist tatsächlich eine neue. Und das liegt daran, dass dieses Regime seit Jahren, seit mittlerweile Jahrzehnten, ganz offensichtlich ein Nuklearwaffenprogramm betreibt. Und das ist die neue Situation. Daraus resultiert die Tatsache, dass wenn Sie Israel ein bisschen kennen, wissen Sie, das ist ein Land, wo sich niemand irgendwie eine Meinung ist über irgendwas. Es gibt den alten Kalor, zwei Israelis, drei Meinungen. Alles ist fürchterlich umstritten. In dem Punkt, dass das iranische Nuklearwaffenprogramm eine massive Bedrohung, wenn nicht eine existenzielle Bedrohung für den Staat Israel darstellt und dass das in jedem Falle verhindert werden muss, dass dieses Regime, was dem Staat Israel seit 1979 ganz offiziell mit der Vernichtung droht, dass dieses Regime sich die Technologie zulegt, diese Vernichtungsdrohungen und Fantasien auch tatsächlich in die Tat umsetzen zu können, dass das vollkommen inakzeptabel ist. Das ist die neue Situation. Dazu kommt, dass es eine Kombination ist im Iran aus diesem, mein Kollege Wahid Wadatak nennt das in diesem günstig zu erwerbenden Sammelband, ich werde mich jetzt zurückhalten damit hoffentlich, nennt das, wie ich finde, sehr treffend eliminatorischen Antizionismus. Das ist eine sehr treffende Formulierung für das, was dort im Iran Regierungspolitik ist. Das ist kombiniert, wie gesagt, mit dem Streben nach der Technologie der Massenvernichtung und ein weiterer wichtiger Punkt bei der Charakterisierung dieses Regimes, die bis heute dann Gültigkeit auch hat. Es ist eine Art apokalyptischer islamischer Messianismus, von dem dieses Regime beseelt ist. Was heißt das? Im schiitischen Islam gibt es, im Gegensatz zum sunnitischen, die Besonderheit, von dieser Vorstellung vom verborgenen zwölften Imam. Das ist der Mahdi, ja, so eine Art, man könnte fast sagen, islamischer Messias, der eines Tages dann nicht mehr verborgen sein soll, sondern also zurückkehren wird und dann brechen die großartigen Zeiten an. Das ist wichtig zum Verständnis der Islamischen Republik Iran. Das merken Sie schon, wenn Sie einen Blick in die Verfassung werfen. Laut Verfassung ist im Iran weder der Präsident der Staatsoberhaupt, aber auch nicht der oberste geistliche Führer, sondern, das, ich muss mal lachen, wenn man das sagt, aber eigentlich ist das überhaupt nicht witzig, der verborgene zwölfte Imam ist der Staatsoberhaupt. Ja? Also der Mahdi ist das offizielle Staatsoberhaupt der Islamischen Republik Iran. Die Regierung, beziehungsweise der oberste geistliche Führer, die haben die Aufgabe, die Wiederkunft des verborgenen zwölften Imams zu beschleunigen. Und das ist ein Bruch mit der bisherigen chiitistischen, schiitischen Tradition, also wie sie von vielen Ayatollahs im Irak, in Kerbela und Najaf und so vertreten wird. Die sagen auch, ja, ja, eines Tages kommt der Mahdi wieder und damit alles gut. Aber so lange warten wir halt und führen ein gottgefälliges Leben und gehen in die Moschee und beten und alles ist gut. Die iranischen Islamisten sagen, nein, wir müssen aktiv die Wiederkunft des zwölften Imams vorbereiten. Und das bedeutet innenpolitisch Durchsetzung dieses grauenhaften islamistischen Tugendterrors, also dass man alle Menschen zwingt, ein in Anführungszeichen gottgewolltes Leben zu führen, also alles bleiben lässt, was irgendwie Spaß macht im Leben. Und außenpolitisch bedeutet das, dass man die zentralen Feinde bekämpft, nämlich den großen und den kleinen Satan. Und das sind in erster Linie natürlich die USA und Israel, beziehungsweise in der besonders radikalen Interpretation von Leuten wie Ahmadinejad, aber in abgeschwächter Form vertreten das halt alle anderen Fraktionen auch, dass man durch den Sieg gegen den eigentlichen Todfeind, nämlich die jüdische zionistische Verschwörung, die in dem Staat Israel inkarniert ist, dass man durch die Beseitigung dieses Feindes die Welt auf die Wiederkunft des zwölften Imams vorbereitet. Jetzt kann man auch sagen, ja, das ist halt so ein bisschen spinnerte Rhetorik, das hat ja nichts mit der realen Politik zu tun. Doch hat es. Diese Märtyrer-Ideologie, die im Iran in diesem Zusammenhang zum Ausdruck kommt, ist keine Rhetorik, sondern ist etwas, von dem ausgehend dieses Regime schon immer Politik gemacht hat. Das merkt man, wenn man sich zum Beispiel die Geschichte des Iran-Irak-Kriegs anguckt. Also gleich nach der Revolution von 1979 hat Saddam Hussein sich gedacht, mit massiver Unterstützung des Westens damals und teilweise auch der Sowjetunion, ist eine super Gelegenheit, die iranische Armee ist völlig desolat, überfallen wir mal den Iran. Und der Iran hat mit großen Mühen das zurückschlagen können. Es war ein grauenhafter Krieg mit über 1 Million Toten letzten Endes auf beiden Seiten. Und der Iran hat in diesem Krieg irgendwann angefangen, so eine Art lebende Minenräumkommandos einzusetzen. Und das waren Kinder und Jugendliche aus dem Iran, ja, denen man gesagt hat, ihr lauft jetzt mal über die Minenfelder und lasst euch in die Luft sprengen, damit dann die reguläre Armee nachrücken kann. Man hat diesen Kindern Plastikschlüssel um den Hals gehängt und hat ihnen gesagt, das ist der Schlüssel zum Paradies. Und da wirst du hinkommen, wenn du dann da irgendwie den süßen Märtyrertod gestorben bist. Das iranische Regime hatte 500.000 von diesen Plastikschlüsseln bestellt. Ja, also letzten Endes waren es mehrere 10.000 Kinder und Jugendliche, die diesen süßen Märtyrertod gestorben sind. Aber offensichtlich war das Regime bereit, 500.000 der eigenen Kinder und Jugendlichen diesen süßen Märtyrertod sterben zu lassen. Bei so einem Regime, das so etwas macht, muss man davon ausgehen, dass die ausgehend von dieser Märtyrerideologie reale Politik betreiben und dass das eben nicht einfach nur Rhetorik ist. Und das macht das Problem für Israel umso größer. Israel war seit der zweiten Intifada, also dieser Terror-Intifada, die sogenannte Al-Aqsa-Intifada, massiv mit dem Problem von Selbstmordattentaten konfrontiert. Die gab es auch früher schon, in den 90er Jahren und so, aber seitdem war das, also kam so eine ganze Welle. Und da ist die Frage, wie kann da noch die klassische israelische Doktrin der Abschreckung eigentlich funktionieren? Wie soll man einen Selbstmordattentäter abschrecken? Ich bringe dich nachher nochmal um. Das funktioniert irgendwie schlecht. Was mit dem iranischen Regime Israel gegenübersteht, ist eine Art überdimensionaler Selbstmordattentäter, der, wo man zumindest ins Kalkül ziehen muss, dass er bereit wäre, ja, wahnsinnige Opfer in Kauf zu nehmen, um sein eigentliches Ziel, nämlich die Vernichtung Israels, zu erreichen. Und drum ist das so extrem gefährlich, wenn so ein Regime aber Milliarden dafür ausgibt, um ein Nuklearwaffenprogramm und ein damit im Zusammenhang stehendes Raketenprogramm durchzuziehen. Wenn man das alles so hört, also die Charakterisierung dieses Regimes, die ich wie gesagt nur schlaglichtartig jetzt hier beschreiben konnte, und wenn ich sehr stark gerade auf den antisemitischen Charakter dieses Regimes verweise, ja, Massaker im jüdischen Gemeindezentrum in Buenos Aires, Holocaustleugnung, Vernichtungsdrohung gegenüber dem jüdischen Staat, könnte man glauben, dass erstens die globale Linke ein scharfer Gegner dieses Regimes ist. Und man könnte glauben, wenn man einen relativ idealistischen Begriff von Politik hat, dass der Nachfolgestaat des Nationalsozialismus doch auch zu den schärfsten Kritikern dieses Regimes gehören müsste. Und beides ist nicht der Fall. Das mit den Linken können wir vielleicht in der Diskussion noch näher drauf eingehen, nur ganz stichwortartig. Also es ist zumindest ins Auge stechend, ja, dass auf internationaler Ebene die wichtigsten staatlichen Verbündeten des iranischen Regimes, und das war auch schon unter Ahmadinejad so, diese neuen lateinamerikanischen Linkspopulisten sind. Venezuela unter Hugo Chavez und noch viel stärker heute unter Maduro gehört zu den engsten Verbündeten des iranischen Regimes und zu den wichtigsten Verteidigern auch des iranischen Nuklearprogramms auf internationaler Bühne. Das gleiche gilt für Daniel Ortega in Nicaragua, für Evo Morales in Bolivien und für eine Reihe von anderen linksgerichteten lateinamerikanischen Politikern. Über die deutsche Linke sage ich jetzt mal nichts. Wie gesagt, können wir gerne in der Diskussion noch darauf zurückkommen. Wichtiger ist aber natürlich tatsächlich diese Frage, wie verhält sich Deutschland als einer der wichtigsten Staaten der Welt, als einer der ökonomisch potentesten europäischen Mächte? Und es verhält sich eben überhaupt nicht so, dass es irgendwie diesem Holocaust-leugnenden, schwulen, ermordenden, Islam mit der Vernichtung drohenden Regime irgendwie in die Arme fallen würde, sondern im Gegenteil, ich habe es vorhin in der Einleitung schon erwähnt, seit 1979 ist die Bundesrepublik Deutschland und der kleine Bruder Österreich immer so ein bisschen hinten mit dabei, beziehungsweise so als Vorhut auch manchmal vorneweg. Es sind die beiden Nachfolgegesellschaften des Nationalsozialismus, die zu den engsten Verbündeten, kann man schon fast sagen, dieses Regimes gehören. Politisch hat sich das darin ausgedrückt, dass nach 1979, wie der Iran natürlich erstmal isoliert war, ja, wenn da so ein Regime an die Macht kommt, das fand jetzt große Teile der Welt fand das nicht so toll. In der Literatur werden Sie oft finden, dass der deutsche Außenminister, auch damals schon Hans-Dietrich Genscher Anfang der 80er Jahre, der erste westliche Außenminister war, der das iranische Regime quasi aus der Isolation herausgeholt hat. Das stimmt nicht ganz, denn wenn man ein Land sucht, wo es immer noch ein Tick schlimmer ist als hier, muss man einfach nur nach Österreich gucken. Es war der österreichische Außenminister, der ein paar Monate vorher da war, Erwin Lanz, ein Sozialdemokrat damals. Als Ergebnis dieser politischen Libidinerei, ja, also was wirklich ein Signal war für die Iraner, okay, wir schaffen das, aus der internationalen Isolation rauszukommen. Zwei wichtige europäische Länder, darunter ein NATO-Mitgliedland wie die Bundesrepublik Deutschland, schicken uns ihre Außenminister. Als Resultat davon waren es gerade deutsche und österreichische Firmen und Konzerne, die massiv mit dem Iran Handel getrieben haben. Vor den ersten Sanktionsbeschlüssen hat die deutsche Wirtschaft einen Handel im Umfang von ungefähr 4 Milliarden bis 5 Milliarden Euro mit dem Iran getrieben, was jetzt als Anteil am gesamtdeutschen Außenhandel natürlich Peanuts ist, aber für das iranische Regime extrem wichtig. Und nachdem es dann die etwas ernstzunehmenderen Sanktionen gegeben hat, also vorher gab es nur so ein paar Sanktionchen, also seit 2012 ist der Handel keineswegs zum Erliegen geblieben. Er ist halt nur zurückgegangen. Er bewegt sich auch heute noch auf dem Niveau von ungefähr 2 Milliarden Euro. Und das Problem, was wir aktuell haben, und nochmal, es sind diese Geschäfte, es ist dieser Handel, der es diesem Regime überhaupt ermöglicht, seine Politik fortzusetzen und diese grauenhafte Politik sowohl gegenüber der eigenen Bevölkerung als eben auch gegenüber Israel und gegenüber anderen Ländern fortzuführen. Ohne diesen Handel könnte sich dieses Regimes wahrscheinlich gar nicht mehr an der Macht halten. Und das Problem nun seit der Präsidentschaft von Rouhani ist, dass im Westen überall Entwarnung gegeben wird. Jetzt heißt es, jetzt ist Ahmadinejad weg, jetzt sei angeblich alles besser, die Situation hätte sich komplett geändert. Es stimmt in keinem einzigen Punkt. Es stimmt nicht in Bezug auf die Vernichtungsdrohung gegenüber Israel. Rouhani hat genauso wie alle seine Vorgänger am Al-Quds-Tag, Al-Quds-Tag ist der sogenannte Jerusalem-Tag, der gleich nach 79 ausgerufen wurde, wo einmal im Jahr ganz offiziell mit großen Militärparaden in Teheran und mit Demonstrationen auf der ganzen Welt, auch in Berlin zum Beispiel und in Wien, ganz offen zur Vernichtung Israels aufgerufen wird. Im Iran hat natürlich Hassan Rouhani diese Parade abgenommen, eine Parade, wo auf den Raketen, die dort stolz präsentiert werden, die Shahab-3-Raketen, die heute schon bis nach Israel reichen, ziemlich unmissverständlich Magbar Israel draufsteht. Also nieder mit Israel, tot Israel. Die Menschenrechtssituation. Die Hinrichtungszahlen im Iran sind seit der Präsidentschaft von Rouhani nicht zurückgegangen, sondern massiv angestiegen. Es werden unter der Präsidentschaft dieses bärtigen Hoffnungsträgers mit Herz deutlich mehr Menschen im Iran hingerichtet, als es vorher der Fall war. Die Hisbollah wird nach wie vor vom iranischen Regime massiv unterstützt und finanziert. Und Mohammed Zarif, also der neue Außenminister, der auch immer so als freundliches Aushängeschild des Regimes daherkommt, ist Anfang dieses Jahres extra in Libanon und nach Syrien gefahren und hat dort das Grab von Imam Muniyeh besucht, den hier vermutlich keiner kennt, den im Nahen Osten aber jeder kennt, weil das nämlich über fast 20 Jahre der Chefterrorist der Hisbollah gewesen ist, der für unzählige Anschläge, Attentate und Morde verantwortlich ist. Mohammed Zarif ist dort hingegangen, hat ein Gebet am Grab von Imam Muniyeh gesprochen, einen Kranz niederlegt und also ganz offiziell ihm seine Aufwartung gemacht. An der Durchsetzung der Scharia, ja, an dem islamistischen Tugendterror, an der Todesstrafe für Homosexuelle, an keinem einzigen dieser Punkte hat sich irgendetwas geändert, dadurch, dass jetzt anstatt diesem polternden Ahmadinejad halt ein dauerlächelnder Präsident im Iran an die Macht gekommen ist. Was sich geändert hat, ist die westliche Wahrnehmung dieses Landes. Und darin besteht genau das Problem. Man behauptet gegen jede Evidenz, ja, dass im Iran jetzt irgendwie alles besser geworden sei und dass es einen Reformprozess gäbe und dass man den unterstützen müsste. Und das heißt natürlich auch, ja, dass man die Sanktionen wahrscheinlich demnächst zurücknehmen muss und dass man sich mal wieder auf neue Geschäfte einstellen sollte und dass es mittlerweile auch wieder legitim ist, Geschäfte zu machen. Und das bedeutet, dass hier in Deutschland in ziemlich regelmäßigen Abständen wieder ganz offensiv Werbeveranstaltungen für den Ausbau des Handels mit dem iranischen Regime stattfinden. Wir, also gerade als Business of the Born, versuchen wir, solche Sachen zu skandalisieren. Wir hatten einen relativen Erfolg vor kurzer, wann war das? Vorletzte Woche. Da war in Frankfurt, das ist ja normalerweise, kriegt das die Öffentlichkeit gar nicht groß mit. Wir machen das dann halt irgendwie öffentlich, wo eine wichtige Institution der Förderung des deutschen Außenhandels, Maleki Group, kennt man normalerweise nicht, ist aber sehr wichtig. Die machen seit 20 Jahren Seminare zur Förderung des deutschen Außenhandels. Die haben den iranischen Botschafter eingeladen, ja, also übrigens ein unmittelbarer Ahmadinejad-Vertrauter. Und ein Vertreter des deutschen Außenministeriums sollte dort mit Vertretern der deutschen Wirtschaft halt darüber reden und Omid Nuripur, also dem außenpolitischen Sprecher der Grünen im Bundestag, der großen Menschenrechtspartei, die sollten dort halt darüber parlieren, wie man in Zukunft den Außenhandel mit dem Iran wieder deutlich verbessern kann. Und es ist uns gelungen, dass das verhindert wurde. Also wir haben das dann letzten Endes sehr kurzfristig, nämlich 2 Tage vorher abgesagt, unter anderem, weil wir nachweisen konnten, dass einer der iranischen Vertreter der Vorstandsvorsitzende von einer iranischen Bank ist, die auf der Sanktionsliste steht, und zwar bis zum heutigen Tag. Ja, das sah dann doch nicht so gut aus, dass ein Vertreter des deutschen Außenministeriums irgendwie an Veranstaltungen teilnimmt, wo Vertreter aus dem Iran auftauchen, die keineswegs nur auf den US-Sanktionslisten stehen, sondern auf den EU-Sanktionslisten und sogar auf den UN-Sanktionslisten. Ja. Wie gesagt, das war ein kleiner Erfolg. Der wird sehr geschmälert dadurch, wenn man sich dann anguckt, wie es weitergeht, um was ganz Aktuelles zu sagen. Der Botschafter des iranischen Regimes, dem übrigens von iranischen Oppositionellen die unmittelbare Verantwortung für eine Reihe von Massakern in den kurdischen Provinzen im Iran vorgeworfen wird und der unter Verdacht steht, dass er eine ganz zentrale Rolle spielt bei den illegalen Beschaffungsaktivitäten des Regimes hier in Deutschland für das Atomwaffenprogramm und das Raketenprogramm. Der soll jetzt am 4. Juni, also in sehr kurzer Zeit, in einer Woche ungefähr, mit Vertretern des Deutschen Bundestages zusammentreffen. Da gibt es eine Stiftung, die einen großartigen Namen hat, Stiftung für Grundwerte und Völkerverständigung. Und in diesem Rahmen haben, ich glaube, es sind 10 Bundestagsabgeordnete, einen Ehrengast angekündigt für eine Veranstaltung. Und dieser Ehrengast ist Scheich Atta. Das ist der Botschafter dieses Holocaust-Leugner-Regimes hier in der Bundesrepublik Deutschland. Wenn Sie das keine gute Idee finden, gehen Sie auf die Website von unserem tollen Bündnis Stop the Bomb. Dort finden Sie einen offenen Protestbrief und auf der Facebook-Seite auch die entsprechenden E-Mail-Adressen der deutschen Bundestagsabgeordneten. Wir freuen uns sehr, wenn wir nicht die Einzigen bleiben, die den deutschen Bundestagsabgeordneten mitteilen, dass das keine gute Idee ist, sich mit dem offiziellen Vertreter von so einem Regime in Deutschland zu treffen und dadurch also die Politik dieses Regimes zu legitimieren. Wenn das alles so ist, stellt sich natürlich die Frage, naja, was kann man denn da nun gegen machen? Was wäre denn was Sinnvolles? Zunächst einmal, was meiner Meinung nach, was Einschätzung unseres Bündnisses Stop the Bomb, das vollkommen Falsche ist, was man machen kann. Das ist nämlich die aktuellen Verhandlungen, die mit dem iranischen Regime in Wien stattfinden. Und die basieren auf dem Deal, der Ende letzten Jahres, ich habe es einleitend schon gesagt, in Genf mit dem iranischen Regime geschlossen wurden. Die Leute, die diese Verhandlungen führen, also die UN-Vetomächte und Deutschland, behaupten, das sei die beste Möglichkeit, weil jetzt mit dem neuen, das basiert immer auf dieser falschen Annahme, dass mit Hassan Rouhani, ein toller, neuer, gesprächsbereiter, softer, liberaler Hoffnungsträger mit Herz, im Iran an der Macht ist und dass es jetzt also die Möglichkeit gäbe, eine Verhandlungslösung für dieses drängende Problem des iranischen Atomprogramms hinzubekommen. Und das ist aber ganz offensichtlich nicht der Fall. Und außerdem, wenn man sich diesen Deal von Genf anschaut und wenn man sich die aktuellen Verhandlungen anschaut, wie sie in Wien mittlerweile stattfinden, sieht man, dass die nicht auf eine Beseitigung des iranischen Nuklearwaffenprogramms hinauslaufen werden, sondern auf eine Institutionalisierung und eine offizielle Anerkennung dieses Atomprogramms. Und das ist der denkbar schlechteste Ausgang, den es überhaupt geben kann. Keineswegs nur für Israel übrigens. Für Israel ist das eine existenzielle Bedrohung, aber dieses Atomwaffenprogramm ist für die iranische Bevölkerung eine Bedrohung. Das ist für alle arabischen Länder eine Bedrohung. Können wir gerne in der Diskussion noch näher darauf eingehen, was das eigentlich bedeutet. Selbstverständlich auch für Europa und, um es pathetisch zu sagen, aber in dem Fall ist es angemessen, für den Weltfrieden in letzter Konsequenz. Denn wenn ein Regime mit so einem Charakter über die Technologie der Massenvernichtung verfügt, kann man sich ungefähr vorstellen, wie die sich aufführen werden. Denn man sieht ja in den letzten 30 Jahren, wie sie sich aufgeführt haben, ohne dass sie Nuklearwaffen hatten. Ja? Das wird ja nicht besser werden. Ein paar Stichworte nur, warum dieses Abkommen von Genf so fürchterlich ist und warum, das nimmt natürlich, es ist ja als Übergangsabkommen bezeichnet worden und bei den jetzigen Verhandlungen Genf soll es ein endgültiges Abkommen geben, möglichst bis Ende, Mitte Juli, wenn das nicht funktioniert, kann aber nach gegenseitigem Einverständnis diese Frist nochmal um 6 Monate verlängert werden. 6 Monate Zeit, die man eigentlich nicht hat, wenn man über das iranische Nuklearprogramm redet, weil das ja nun nicht irgendwie in den Kinderschuhen steckt, sondern sehr weit fortgeschritten ist. Und wirklich die Frage ist, ob nicht bereits innerhalb der nächsten 6 Monate dieser Point of No Return überschritten wird, wo es eigentlich dann gar keine Möglichkeiten mehr gibt, die Nuklearisierung noch mit welchen Mitteln auch immer letzten Endes zu verhindern. In diesem Abkommen von Genf, wie gesagt, nur ein paar wenige Schlagworte. In diesem Abkommen von Genf steht drin, dass keine einzige Zentrifuge, das sind die Dinger, die man braucht zur Urananreicherung, im Iran abgebaut wird. In diesem Abkommen ist von einer zentralen Frage überhaupt gar keine Rede, nämlich von dem Militärkomplex in Parchin. Das ist der Komplex, von dem die IAEO, also nicht das Bündnis Stop the Bomb oder irgendwelche fiesen Israelis, sondern die IAEO, also eine offizielle Institution mit Sitz in Wien, seit Jahren sagt, das ist der Militärkomplex, wo wir davon ausgehen, dass dort eine Kammer zum Test von nuklearen Sprengköpfen steht. Eine der kompliziertesten Sachen bei so einem Atomprogramm ist die Entwicklung von nuklearen Gefechtsköpfen, fürchterlich komplizierte Sache. Deswegen will die IAEO das seit Jahren inspizieren. Und seit Jahren sagen die Iraner, nee, kommt überhaupt nicht in Frage. Wir verhandeln überhaupt nicht über diesen Militärkomplex, der kommt da niemals rein. In diesem angeblich so tollen Abkommen von Genf wird das mit keinem Wort erwähnt. Das kommt gar nicht vor. Der Schwerwasserreaktor in Arak, der ein zentrales Problem des iranischen Atomprogramms ist, weil das nämlich ein Reaktor zur Plutoniumproduktion ist, da wurde nach diesem Abkommen von Genf behauptet in westlichen Medienberichten, dass sich die Iraner zu einer Einstellung der Arbeiten in Arak verpflichtet hätten. Die Iraner haben kurz danach vollkommen zu Recht festgestellt, das stimmt überhaupt nicht, haben wir nicht. Wir haben uns nur bereit erklärt, gewisse Komponenten innerhalb der Frist dieser 6 Monate in Arak nicht zu installieren. Und das ist ein dermaßiger Witz gewesen, weil sie rein aus technischen Gründen gar nicht in der Lage gewesen wären, diese Komponenten in den nächsten 6 Monaten in Arak zu installieren. Da konnten sie also gut sagen, ja, als großes Entgegenkommen, sagen wir mal, wir arbeiten schon weiter an Arak, aber die und die Komponenten werden wir dort nicht installieren. Beziehungsweise wir werden sie zwar herstellen, aber halt noch nicht einsetzen. Wir gucken mal, ob wir bis dahin ein Abkommen mit euch haben und dann setzen wir sie vielleicht ein oder auch nicht. Das lassen wir uns im Prinzip offen. Die komplette Forschung sowohl am Nuklearwaffenprogramm als auch an dem dazugehörigen Raketenprogramm wird durch dieses Abkommen nicht nur nicht untersagt, sondern auch kaum thematisiert. All diese Punkte, und man könnte noch eine Reihe von weiteren aufführen, aber ich will Sie nicht zu sehr mit diesen Details eines Nuklearprogramms irgendwie nerven, all diese Punkte haben vollkommen zu Recht dazu geführt, dass nicht nur Israel, sondern auch entscheidende arabische Länder in aller Deutlichkeit den westlichen Ländern und Russland und China gesagt haben, das ist ein katastrophaler Deal, den ihr dort mit dem iranischen Regime abschließt. Das wird, wie gesagt, in der Konsequenz nicht auf die Abschaffung, sondern auf die Institutionalisierung und Akzeptanz dieses Atomprogramms hinauslaufen. Und das ist, wie gesagt, der denkbar schlechteste Ausgang, den man sich vorstellen kann. Um es langsam schon zum Ende zu bringen, weil erfahrungsgemäß gibt es an der Stelle schon haufenweise Nachfragen, Einwände und so weiter und so fort. Und die werden vielleicht gleich noch mehr, die Einwände. Was sollte man stattdessen machen? Ich habe es einleitend auch schon gesagt, als Bündnis Stop the Bomb fordern wir seit 2007 genau das Gleiche, was wir auch heute fordern, nämlich nach wie vor scharfe und konsequente Sanktionen gegen dieses Regimes, die letzten Endes es einfach dem Regime verunmöglichen müssten, durch die Entziehung finanzieller Ressourcen überhaupt in der Lage zu sein, seine Politik fortsetzen zu können. Und zweitens fordern wir natürlich keinen Dialog mit solchen Holocaust-Leugnern, Schwulenmördern, Gewerkschaftsfeinden und auch sonstigen Kontrarevolutionären zu führen, sondern offiziell, und das heißt durch Einladung in europäische Parlamente, die rechtsstaatlich-demokratische und säkulare Opposition im Iran und im Exil zu fördern und zu unterstützen. Das ist keine so große Sache. Länder wie Kanada haben gezeigt, dass man das machen kann. Kanada hat die diplomatischen Beziehungen zum iranischen Regime abgebrochen. Ja, das ist etwas, wo einem europäische Politiker sagt, nein, das kann man nicht machen und reden muss man immer. Nein, muss man nicht. Ja, es gibt schlicht und einfach keinen Grund für diese Ideologie des Dialogs, die in dem Fall ja nur bedeutet, dass das iranische Regime kann machen, was es will. Ja, trotzdem reden alle mit ihnen. Die Begründung Kanadas war großartig. Die hätte von mir sein können. Die haben gesagt, dieses Regime leugnet den Holocaust, dieses Regime baut an Massenvernichtungswaffen, dieses Regime droht einem UN-Mitglied, nämlich dem Staat Israel, mit der Vernichtung. Mit so einem Regime wollen wir keine diplomatischen Beziehungen haben. Punkt. Das ist eine sehr einfache Sache. Und das iranische Regime hat getobt. Ja, das kostet Kanada nicht viel. Ja, da geht es nicht mal um ökonomische Sanktionen, die Kanada allerdings auch massiv glücklicherweise verabschiedet hat. Aber es ist ein so, das ist der denkbar deutlichste symbolische Akt auf dem Rahmen einer diplomatischen Ebene, dass man die diplomatischen Beziehungen abbricht, dass man sagt, hier ist eine rote Linie. Ja, natürlich müssen im Rahmen der Diplomatie, muss man auch mit Ländern wie China reden und selbst im Kalten Krieg haben irgendwie alle miteinander geredet und das war ja auch gut und schön. Aber ein Regime, was den Holocaust leugnet, dass dem Staat Israel mit der Vernichtung droht und so weiter und so fort. Da ist eine rote Linie, das geht nicht, mit denen kann man nicht reden. Das ist das, was wir fordern. Jetzt ist es so, die mit Abstand beste Lösung für das iranische Problem, also das Problem des iranischen Regimes, habe ich einleitend auch schon gesagt, und perspektivisch auch die einzige Lösung für all diese Gefahren ist, ich wiederhole das gerne nochmal, der Sturz dieses Regimes. Perspektivisch, und letzten Endes geht es darum. Die Frage ist aber, was heißt es eigentlich für Israel, dass also unter diesem Damoklesschwert steht, dass das iranische Regime kurz davor steht, zumindest die Option auf Nuklearwaffen zu erreichen? Was heißt es für Israel, wenn das iranische Regime halt in den nächsten Monaten nicht gestürzt wird? Und es schaut im Augenblick nicht danach aus, nachdem die Freiheitsbewegung 2009, die es ja gegeben hat, mit millionenfacher Beteiligung nach Strich und Faden im Stich gelassen wurde und dann also vom iranischen Regime mit brutaler Gewalt niedergemacht werden konnte. Übrigens sowohl von den europäischen und westlichen Ländern im Stich gelassen und erst recht von der globalen Linken. Ja. Was heißt das also, wenn das zumindest für die unmittelbar bevorstehende Zeit keine realistische Option ist? Was heißt es, wenn es die Sanktionen, die wir fordern, wenn die nicht oder eben nicht rechtzeitig oder nicht im scharf genug Ausmaß passieren? Und im Augenblick schaut es so aus, als wenn die Sanktionen, die bisher bestehen, eher wieder zurückgenommen werden, anstatt dass man noch zusätzliche verabschiedet. Was heißt es also, wenn die ganze Welt Israel im Stich lässt und völlig alleine lässt mit diesem Problem, was in Wirklichkeit aber nicht nur ein Problem für Israel ist, aber für Israel eben ein ganz besonders drängendes und existenzielles Problem, dann heißt das schlicht und einfach, dass Israel das machen muss, was es eh schon seit mehreren Jahren macht, nämlich im Bewusstsein, dass die Möglichkeit existiert, dass die ganze Welt einen im Stich lässt mit dieser Bedrohung, dann muss man sich Gedanken darüber machen, ob es die Möglichkeit gibt für Israel notfalls, dieses Nuklearwaffenprogramm eigenständig auszuschalten. Und das heißt militärisch. Das ist aber eine ausgesprochen schlechte Option. Und das weiß man nirgends so genau wie in Israel selber. Und deswegen ist das zwar so, dass man sich natürlich Gedanken darüber macht und ein bisschen mehr als Gedanken, also sich darauf vorbereitet, dass eventuell so eine Situation eintreten könnte. Man versucht aber alles, dass diese Situation nicht eintritt, weil das eine, wie gesagt, sehr schlechte, riskante, eben gerade auch für Israel riskante Option wäre. Der entscheidende Punkt ist aber, und das sollte man im Westen mal langsam verstehen, zu akzeptieren, dass so ein Regime, was dem Staat der Holocaust-Überlebenden und ihrer Nachfahren seit über 30 Jahren mit der Vernichtung droht, in den Besitz von Waffen gelangt, die das ermöglichen würden, das kann und darf schlicht und einfach keine Option sein. Und damit würde ich es an der Stelle erstmal belassen und bin mir, wie gesagt, spätestens nach den Schlussbemerkungen eh recht sicher, dass es den einen oder anderen kritischen Einwand gibt. Und dafür sind wir hier ja zusammen, dass wir über diese Einwände gerne auch reden. Aber vielleicht gibt es auch ein paar Nachfragen. Und ich würde vorschlagen, dass wir irgendwelche unnötigen Raucherpausen bleiben lassen und sofort in die Debatte einsteigen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.